Gott kämpft. Ich sehe durch ihn hindurch. Wo noch Gras ist, sehe ich das Gras. Ich dachte, die Brandung deckt mir zu, das Entöse aus dem Wasser steigt rauf. Fettenbrüllende Wirbel fressen die Sonne. Ein Herr aus Deutschland, wollen Sie ihn sehen? Lass ihn herein! Frag nicht, wie ich davon kam. In Charons 10.000 Tonner querte ich den Atlantik. Die Furien schossen aus U-Booten. Mach den Himmel dicht! Sie stürzen sich auf mich in Flugzeugen. Unser Freund in Deutschland baut die Atombombe. Ohne mich kann er nicht arbeiten. Ich bin verbrannt und verboten dort. Auf seinen Knien unter dem Tisch liest er ihre Schriften. Ich will nichts geschrieben haben und meine Arbeit verleugne ich. Ich werde mich selbst widerlegen. Zurück zu Newton, was ich weiß, ist falsch. Gib mein Hirn das einsaugt, was es ausmacht. Nieder mit Einstein, nieder mit Einstein. Ich verbiete mich. Zwei Senatoren. Herr Einstein, der Senat sieht sich leider genötigt, Ihnen jegliche politische leider Gottes Betätigung zu untersagen, denn Ihrem Land wurde zu unserem Leidwesen der Krieg erklärt. Es tut mir leid. Wie geht es Ihnen? Wie geht es wie Ihnen? Wie geht es Ihnen? Ich kroch zu Kreuz, mein Leben war die Hölle. Giordano. Widerstand die Hölle war mein Tod. ich bin entschlossen. Gift gegen Gift, wenn nichts als Gift hilft. Feuer frisst sich, Tod verschlingt den Tod. Im Bauch des Schreckens wächst die Leibsfrucht. Ist die Welt. Ich lass mich nicht verbieten. Versteht sich. Es geht um Leben und Tod. Mindestens. Die Nation, die Menschheit. Das Sonnensystem. Ja. Haben Sie noch nicht begriffen? Er ist für Sie nicht zu sprechen. Kommen Sie morgen nicht wieder. Zeit ist Geld, im Krieg besonders. Dahin, wo der Fluss euch hertrug, geht. Da könnte jeder kommen. Wir sind nicht jeder. Da, dort, das Flugzeug, die Deutschen. Die Bombe fällt auf uns, es ist zu spät, zu spät. Gehen wir schnell. Wer sind Sie? Ein Stein. Ein Stein. Wir lassen nur Felsen vor. Einstein, Gebirge der Wissenschaft, berühmtester Physiker unseres Jahrhunderts, der Berg zum Propheten, verstehen Sie, verlegen Sie ihm nicht den Weg. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Bitte. Tiere, die wurden uns abgenommen. Dann führt kein Weg nach Küsnach. Ich bin der Cherub mit Flammenschwert, der Eden unter Verschluss hält. Der Herr ist Einstein. Ich bitte um 3 Autogramme. Ich habe Kinder. Danke. Sie müssen jetzt gehen. Der Erste unter den Lebenden sind Sie. Adam war der allererste Mensch. Er musste auch, Sie wissen, guten Tag. Hier geblieben. Soll ich mich getäuscht haben in euch? Bei mir wird gearbeitet. Was fürchtet ihr? Den Tod! Dass ich nicht lache. Ich hätte Grund, ich alter Mann, zur Furcht. Ihr seid alle junge Leute. Entsinnt ihr euch eurer Geburt? Nein? So werdet ihr euch auch eures Todes nicht erinnern. Was also fürchtet ihr, wenn ihr den Tod fürchtet? Nichts. Geht an die Arbeit! Wir fürchten nicht den Tod, wir fürchten nicht den Tod, denn er ist nichts. Nach dem Tod fürchten wir nichts, denn wir sind tot, tot, tot. Leben und Tod sind das Gleiche, das ist das ewige Leben. Hol mir das Beheil, ich will ein Atom spalten, ein Atom spalten. Geh selber. Ist der Ort, hier ist mein Krieg zu Ende, hier find ich ihn, der mein Freund war. Meinen Freund zu finden, brauche ich Soldaten. Meinen Freund zu treffen, führe ich den Krieg. Alle die Schlachten, die siegreichen, die Wüstenstädte, die brennenden Waldungen, wandeln den Gefangenen mir nicht mehr in den Freund. Warum bin ich der Sieger, wenn ich nun allein bin? Was ist der Lohn meiner Mühe, dass es kahl wird um mich? Durchsucht das Gelände, schafft mir den Physiker her. Ich bin unschuldig. Du hier, wann trennten wir uns? Vor 1000 Jahren, wir trennten uns gestern. Denn was ist Freundschaft? Vor uns sind 1000 Jahre, eine durchschlafene Nacht, wie der Traum, der Tag und Tag beweglich mit wechselnden Schatten verbindet und nichts Wirkliches ist. Und die 1000 Jahre verflogen, nichts ist geschehen. Du bist der Alte geblieben? Ich wünsche dich nicht mehr zu sehen oder von dir zu hören. Ich wünsche keinen Grund dafür anzugeben. Und ich wünsche keine Antwort von dir. Der sieht zu gut aus, das ist nicht gut. Thank you. beschimpft und verspottet worden. Kinder, bin ich beschimpft und verspottet worden. Über mich sind sie hergezogen. Kinder, so wahr ihr geboren seid. Die Hölle ist tief und die Hölle ist weit. Ohne Boden und hat keine Wände. Satan sitzt auf dem Thron, kühlt den Kopf sich und wärmt den Speis. Ich will in den Himmel. Und wenn ihr das Tor zu mir, überspring ich das Gatter, ich will ringen dort mit meinem Gott. Keiner ist, der mich rausschmeißt. Weißen Eselein Seit an Seit reiten ich und mein Jesulein spazieren. Ich und mein Gott werden tun, was uns passt. Arbeit tun, lasst alles liegen und geht nach Haus und freut euch. Die den Krieg zahlen, begrüßen die Ankunft des Friedens mürrisch. Das gelobte Land betreten sie wie der Ochse, der mit dem Beil vor den Kopf gehauen ist. Warum freut ihr euch nicht? Welche Arbeit werden wir tun, wenn nicht diese? Und unsere Männer wenn und Söhne? Mein Mann, wo findet die Arbeit? Nicht zurückkehren, mein Sohn. Welche Arbeit? Nicht zurückkehren, wenn ich diese? Arbeit, ich finde keinen Mann mehr, ich bin alt. Ich wollte ihn verwöhnen, wenn er kommt. Mein Sohn wird zurückkehren. Mein Sohn wird zurückkehren. Ich wollte ihn verwöhnen, wenn meine er kommt. Werden seinen Ausweichen, mein Sohn, denn ich zog ihn auf. Wird nicht zurückkommen für diesen Krieg. Meine Augen werden seinen Ausweichen, dass ich nicht sehe, das weiß im Auge des. Da muss ich noch viel ändern. Ehe wir den Frieden bejubeln. Ihnen kann das ja gleich Ihnen sein. Kann das ja gleich sein. Sie sitzen im Trocknen. Und dennoch esse ich lieber Trockenbrot. Ja, Trockenbrot. Ja, Trockenbrot. Lieber Trockenbrot. Nie wieder Krieg. Wir sind machtlos. Wir arbeiten weiter. Die Waffe muss fertig werden, ehe der Krieg verreckt ist. So sind wir wieder alle drei vereint. Dort wird es sein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you. mortis consumed, forests set in fire. The meager by the meager were devoured. The brows of men by the dispelling light wore an unearthly aspect. Die schöne Sonne verglüht, totes Gestirn, weglos und ohne Strahl, die Luft erstickt sich, rostend die Schiffe im starren Abgrund. Leer die Welt, ein Klumpen arm und reich. Ich war's, ich bin's, ich bin der Tod, der alles raubt. Ich bin die Finsternis, die ist das All. Ich bin wie einer, der die Hand vorm Aug nicht sehen will, bis die Hand sich schwer ihm aufs Gesicht legt und der Daumen das Aug